Anlässlich des 22. Todestages von Präsidenten Kim Il-sung fanden vom 29. Juni bis 1. Juli in Finnland, Polen, Indonesien und Angola die Gedenktreffen statt. Auf den Veranstaltungen, an denen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in den betreffenden Ländern teilnahmen, betonten die Redner, Genosse Kim Il-sung sei ein großer Politiker und hervorragender Denker und Theoretiker, der die unvergängliche Soziologie begründet und den Koreanern und den fortschrittlichen Menschen der Welt eine Richtschnur für ihren Kampf geschenkt habe. Dank seiner Verdienste um die Epoche und Geschichte lebe er im Herzen der Menschheit ewig fort.